di Trento, nel centro della politica europea e le province italiane nell'Austria dal 1815 al 1918. Continuiamo un istante questa prima introduzione. Io mi limiterei a questo, perché il dottor Bernardi ha già ricordato appunto i temi dei principali seminari che abbiamo fatto. Sono 7 anni, questo è il 7° anno. E sono quindi 14 seminari, perché ogni anno facciamo una settimana medievale, una settimana moderno-contemporanea, insomma, qualche volta non badiamo tanto alle divisioni per etto che e ci incanaliamo a metà strada, come credo sia giusto. Quindi è un'esperienza ormai, diciamo, consolidata. La mia speranza è che non si consolidi troppo, ecco, nel senso che abbia quel tanto di sperimentabilità continua, insomma, ecco, almeno di spirito di continuo rinnovamento per non fossilizzarsi, anche se ormai questi 7 anni hanno portato certamente ad una a prassi consuetudinaria, ecco, sostanzialmente. Cioè ci sono alcuni di loro che hanno già partecipato, che conoscono già più o meno qual è, diciamo, lo spirito che di solito anima queste settimane di lavoro. Sostanzialmente è quello di dare molta importanza al fatto di stare insieme alla discussione rispetto alle relazioni stesse, non questi certo per portare le relazioni, ma per diciamo porre queste settimane ad un piano diverso rispetto ai convegni, ai congressi, in cui la relazione rappresenta l'offerta di un capolavoro compiuto. Ecco, qui si vorrebbe appunto che invece fosse una cosa in costruzione. E quindi l'insistenza appunto nella partecipazione di giovani ricercatori come il Borsi, come loro sanno. Perché ogni relazione avrà una mezza giornata di spazio per distendersi appunto in queste discussioni successive, lezioni di test, laboratori, eccetera. Ma tutto questo appunto è di competenza e di responsabilità di due coordinatori e io. Mi limito soltanto prima a presentazioni, o le fate dopo nel corso del. Cioè, noi abbiamo qui il professor Appel di Vienna, conosciuto da tutti, il professor, seguo l'ordine alfabetico, il professor Bretti dell'Università di Roma. Io ho scritto Roma. No, qui nel programma. Ah, nell'ultimo foglio che ha battuto stamattina con l'orario. Io sarei onoratissimo, intendiamoci, non è che io rispetti, voglio dire, verità storica. Il professor Capitani di Bologna è qui sulla destra. Si è tolto gli occhiali adesso, il professor Cilento arriverà stasera, il professor Engels non c'è ancora, la professoressa Fasoli, il professor Fritz, ecco, il professor Herkenrath, qua davanti, no, dobbiamo chiamarlo qua. Per favore, dobbiamo chiamarla qua. Con l'appello si scopre sempre qualcuno che si nasconde. Il professor Hoppe, per i borsisti, i quali faranno qui la conoscenza, credo man mano anche tra di loro, sono 16, ma abbiamo purtroppo un incidente automobilistico messo fuori uso, diciamo così, momentaneamente, dato che non è una cosa grave. Per fortuna la dottoressa Trombetti, che quindi non può intervenire perché ha avuto un piccolo scontro con, quindi sono qui. Alt Fahr. Ecco, vento pure avanti. Avanti, per favore. Non si può ritirarsi, no. Il principio è quello della tavola non rotonda, ma insomma. Nei limiti del posto, ecco, qualche posto possiamo stringerci anche molto, ma non. La dottoressa Ambrosioni, di Milano, la dottoressa Barone, la dottoressa Belloni, il dottor Dondarini, di Bologna, il Duscher, ecco, allora anche lei, prende su te. così. La dottoressa Fantoni, ecco qua, la dottoressa Lierman, qua, di Vienna, no, di Bonn, no? Di Bonn. Invece il dottor Middleton di Vienna. Allora anche lei proviamo qua. Il Freier di Vienna, ecco. Ecco, c'è posto qui, ecco là. Allora, Freier è qui sulla sinistra. Scheibelreiter. Riechel. Fräulein Riechel. Ci stiamo ancora, se no le cediamo il posto. Aspettiamo un'altra sedia. Io poi finita questa introduzione ci sono altri due posti liberi in ruoli naturali, e in un certo senso responsabile del programma del nostro lavoro di questa settimana, io darò una brevissima presentazione della finalità che ha orientato l'Istituto nello scegliere questo tema. Prima che io proceda oltre, non per gli italiani evidentemente, ma per i colleghi tedeschi, vi rivolgo una viva preghiera. Gli italiani hanno l'abitudine di riscaldarsi, come noi diciamo, parlando, e diventano allora parlatori velocissimi. Nelle altre settimane, negli altri seminari che abbiamo vissuto insieme, avevamo preso l'abitudine che quando qualche oratore italiano o tedesco, perché anche i tedeschi spesso parlano velocemente, non solo gli italiani, allora chi non riesce a seguire, alzando una mano, prega di rallentare un momento il ritmo. Naturalmente è una preghiera che rivolgo, almeno a titolo personale, ma credo nell'interesse di tutti, anche questa volta. Quindi io mi sforzerò di parlare con una certa lentezza, soprattutto in questo primo nostro incontro, in questo primo nostro discorso, anche perché poi man mano l'orecchio finisce per abituarsi. Musik mich auf Deutsch wiederholen? Perché l'Istituto ha pensato di poter affrontare una volta il problema di Federico Barbarossa? per una serie di ragioni, direi, dell'istituto e degli studi. La ragione dell'istituto è che, avendo discusso in un precedente seminario di Federico II, dei problemi concreti di Federico II, delle vicende e dei fatti di Federico II, emerse allora la constatazione di una analogia di situazioni concrete, lotta tra l'impero e le città, difficoltà e lotta tra impero e papato. Emersero naturalmente anche una serie di differenze. Federico II, re di Sicilia, che non è stato Federico Barbarossa. Ma nel corso dei nostri discorsi emerse la esigenza che una serie di questi problemi non erano di Federico II, ma erano emersi nella loro prima manifestazione o in alcune delle loro prime manifestazioni già al tempo del nonno di Federico II, vale a dire di Federico Barbarossa. Il che voleva dire che completare il nostro discorso su Federico II ci avrebbe indotto a porci il problema di prima o poi, infatti sono passati vari anni, il problema di Federico Barbarossa. Questo è il motivo dell'istituto interno alla linea di discorso che l'istituto viene di anno in anno svolgendo. Ma vi è una ragione che a mio avviso e ad avviso dei membri dell'istituto era ancora più valido. Se voi prendete la attuale discussione storiografica, le attuali ricerche in corso su Federico II, vi renderete conto che alcuni temi sono dibattuti, discussi, ritornano spesso nella discussione. Altri sono dibattuti in Italia, ma non in Germania. Oppure sono dibattuti in Italia con un'ottica diversa da quella tedesca. D'altra parte è vero anche che in Germania alcuni dei problemi dibattuti dalla storiografia tedesca vengono non certo ignorati, ma non del tutto approfonditi in Italia. E allora è sembrato che potesse valere la pena di confrontare queste due serie di esperienze. L'esperienza tedesca da una parte, l'esperienza italiana dall'altra, tenendo presente più che l'esposizione dei singoli problemi, le discussioni che questi problemi hanno suscitato sul piano storiografico. La cosa ci è sembrata tanto più possibile in quanto, come è nella tradizione, e direi nella migliore tradizione dei nostri seminari, nessuno viene qui a rivelare il verbo o un dogma. Ognuno viene qui porre dei problemi alla discussione di tutti. Abbiamo avuto settimane di discussioni vivacissime con risultati estremamente interessanti. In questo senso io mi auguro, e lo auguro anche a nome dell'Istituto, io mi auguro che il nostro seminario di quest'anno sia non meno vivace, non meno interessante, soprattutto non meno appassionato degli anni precedenti. Detto questo, non vi meraviglierete che due delle lezioni di questo seminario siano dedicate al problema storiografico. Perché la storiografia tedesca ha un'immagine di Federico Barbarossa, perché la storiografia italiana ha avuto e va cercando una immagine di Federico Barbarossa. Sono due problemi storiografici di cui il primo sarà affrontato immediatamente dopo questa mia breve introduzione dal professor Appel, il secondo domani sarà affrontato proprio da me personalmente. Grazie. Ich möchte nur sehr kurz das Wort ergreifen, denn ich glaube, über den Zweck oder die Hintergründe dieses Themas ist von Professor Manselli genügend gesagt geworden. Was ich tun möchte, ist ganz kurz Ihnen Professor Appelt vorzustellen, obwohl auch das in dieser Runde wahrscheinlich etwas ist, was man mit einem klassischen Ausdruck mit Eulen nach Athen tragen gleichkommt. Denn überall, wo man sich mit Barbarossa beschäftigt, weiß man, wer Professor Appelt ist. Trotzdem nur ein paar Worte über sein Wirken. Ein Wirken an den Universitäten Breslau, Graz und Wien. Vor allem dann in der letzten dieser drei Epochen konzentriert auf die Erforschung Friedrich Barbarossas. Eine ganze Reihe, eine lange Reihe von Aufsätzen beschäftigen sich seit etwa 1959 mit Problemen um Friedrich Barbarossa, ausgehend meistens von einer Fragestellung aus dem Gebiet der Diplomatik und aus dem Bereich der Verfassungsgeschichte. Die Aufsätze im Einzelnen aufzuzählen ist wenig sinnvoll. Ich möchte erwähnen von den selbstständig erschienenen Publikationen eine Studie Privilegium Minus, das Staufische Kaisertum und die Babenberger in Österreich, also ein wirklich klassisches Thema der deutschen Verfassungsgeschichte, nicht nur der österreichischen Geschichte. Ein Buch, das schon in zweiter Auflage erschienen ist. Und dann vor allem die Krönung und das Lebenswerk von Professor Appelt, die kritische Herausgabe der Urkunden Friedrich Barbarossas im Rahmen der Reihe Diplomata der Monumenta Germaniae Historica. Von dem wohl auf 5 Bänden veranschlagten Werk sind bisher 2 voluminöse Bände erschienen. Der erste Band 1975, der zweite 1979. Die Vorarbeiten für den dritten Band sind sehr weit gediehen, sodass man diesen Rhythmus der 4 Jahre sicherlich beibehalten kann. Und wie mir Professor Appelt erzählt hat, für den vierten Band, die Vorarbeiten sind auch schon sehr weit gediehen, sodass das Lebenswerk sicherlich ein vollständiges sein wird, dass er auf 5 Bände Barbarossa zurückblicken kann. 5 Bände, die Grundlage bilden werden für jede weitere Beschäftigung mit der Persönlichkeit dieses Herrschers. Ich glaube, das genügt, um Ihnen diese Arbeitszeit, das nötig war, noch Il professor Rittmann ha presentato l'attività scientifica, il corso accademico e l'attività scientifica del professor Appelt, che ha insegnato a Breslavia, Graz e Wien e che ha dedicato larga parte della sua attività e della sua opera di studioso appunto ai problemi relativi a Federico Barbarossa, a cominciare dal fondamentale lavoro sul privilegio minus, riassumo naturalmente quello che diceva il professor Ripman, a quella che è oggi la fondamentale opera a cui il professor Appelt dedica tutto il suo impegno, vale a dire la edizione critica dei diplomi di Federico Barbarossa per i Monumenta Germania Historica, una opera che in un certo senso corona e arricchisce l'opera di studioso del professor Appelt. Il professor Appelt ci parlerà della storiografia relativa, storiografia tedesca relativa a Federico Barbarossa. Federico Barbarossa nella storiografia tedesca dopo il 700. Ich möchte zunächst Ihnen, Herr Professor Manselli, sehr danken für Ihre liebenswürdigen Worte und ebenso meinem Freund, Herrn Professor Riedmann in Innsbruck. Ich habe auch zu danken für die hohe Ehre, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Das Thema, das ich zu behandeln habe, betrifft die Entwicklung der deutschen Historiographie im Zusammenhang mit der Gestalt eines Herrschers, der von allem Anfang an schon unter seinen Zeitgenossen eine faszinierende Wirkung auf die Geschichtsschreibung ausgeübt hat. Diese Faszination, dieses Charisma, wenn Sie so wollen, ist eine Konstante geblieben, auch wenn sich infolge der ideengeschichtlichen Veränderungen und infolge des Wandels der Forschung und der Fortschritte der Forschung selber die Auffassungen vielfach differenziert haben. Seit dem 18. Jahrhundert, so heißt der Titel, nun, das 18. Jahrhundert selbst hat hier nicht sehr viel zu bieten. Man kann mit einem Wort daran erinnern, dass das alte Heilige Römische Reich deutscher Nation in seiner Endphase, also im 18. Jahrhundert, eigentlich kaum eine große Reichsgeschichtsschreibung entwickelt hat. Also eine Historiographie, die sich dem patriotischen Bewusstsein oder der Verherrlichung der Kaiser des Mittelalters gewidmet hat. Es gibt einen einzigen nennenswerten Versuch in diesem Zusammenhang. Er stammt von einem Staatsmann im Dienst des Kurfürsten von Sachsen, von einem Grafen von Bünau, der 1722 ein Leben Kaiser Friedrichs des Ersten erscheinen ließ. Es war das in der Tat gedacht als ein Probestück aus einer umfassenden, unvollendet gebliebenen deutschen Kaiser- und Reichshistorie. Natürlich im Stile der Zeit, beeinflusst von französischen Vorbildern und vom Geist der Aufklärung, ausscheidend alles, was ein kritischer Kopf von vornherein an Sagenhaftem ablehnen musste, sehr nüchtern von einem praktisch wirkenden Staatsmann geschrieben, der gelehrte Interessen entwickelt hat. Aber das ist sozusagen ein erratischer Block, ein vereinzeltes Stück, das nicht in einen großen ideengeschichtlichen Zusammenhang gehört. Es ist ja allgemein bekannt, dass mit der Romantik die große Geschichtsschreibung auch für die Stauferzeit in Deutschland begonnen hat. Da ist vor allem die sechsbändige Geschichte der Hohen Staufen und ihrer Zeit von Friedrich vom Raumer zu erwähnen, die 1823 bis 25 erschienen ist. Die geistesgeschichtliche Stellung, die Raumer einnimmt, ist interessant. Er ist gewissermaßen eine Brücke zwischen dem altliberalen Denken Preußens in föderizianischer Zeit zur Geschichtsauffassung der Romantik. Sein Werk ist dem Vorbild Voltaires nachgebildet, dem Siècle de Louis XIV. Er will also ein Zeitalter der Staufer mit allen kulturellen und geistigen Hintergründen in groß angelegter Darstellung zum ersten Male in deutscher Sprache im damals modernen Sinn des Wortes entwerfen. Er hat nicht eigentlich schon der kritischen Schule Leopold von Ranke's angehört, aber er hat die Quellen gewissenhaft zu prüfen versucht, hat sich ein nüchternes und klares Urteil zu bilden verstanden. Zur Wahl seines Themas veranlasste ihn die Liebe zum Mittelalter, die ihn mit den Romantikern verband, aber er selber steht eigentlich noch vor der Romantik selber. Er hat sich sehr stark noch immer dem 18. Jahrhundert und der Aufklärung verbunden und gefühlt. Kein geringerer als Ranke hat diesem Autor Friedrich von Raumer immerhin in einem Nachruf nachgerühmt, er sei ein Vertreter jener modernen Historiographie, die alle Elemente, die zu der universalen Entwicklung mitwirken, zusammenzufassen und zur Anschauung zu bringen sucht. Raumers Werk über die hohen Staufen hat weite Verbreitung gefunden und wesentlich zur Festigung der romantischen Geschichtsauffassung in Deutschland des 19. Jahrhunderts beigetragen. Das Meisterwerk der deutschen Historiographie auf dem Gebiete dieser romantischen Strömungen für das Hochmittelalter ist die sechsbändige Geschichte der deutschen Kaiserzeit des Ranke-Schülers Wilhelm von Giesebrecht, die 1855 bis 1895 erschienen ist, der letzte Band, herausgegeben, abgeschlossen von Giesebrechts Schüler Simson. Giesebrecht war ein hervorragender Quellenforscher. Er hat zum Beispiel die Rekonstruktion einer verlorenen historiografischen Quelle des Mittelalters, nämlich der Altaicher Annalen, durchgeführt, dadurch großes Aufsehen erregt, weil kurz darauf tatsächlich eine Handschrift gefunden wurde, die diese seine Rekonstruktion der Altaicher Annalen bestätigt hat. Er ist Quellenforscher, wie gesagt, aber er ist zugleich noch ganz etwas anderes, ein begabter Erzähler. Giesebrecht verfolgte nach seiner eigenen Aussage pädagogische Zwecke. Selbst aus dem Schuldienst hervorgegangen, wandte er sich an die historisch interessierte deutsche Jugend, die er in vaterländischer Erbauung und Begeisterung erwecken wollte. Die kraftvollen Herrschergestalten der Kaiserzeit sollten die heranwachsende Generation darüber belehren, wie das deutsche Volk durch die christlichen Tugenden der Vorfahren frei, mächtig und groß geworden sei. Oft ist der Ausspruch seines Lehrers Ranke zitiert worden, der Giesebrechts Art zugleich männlich und doch kindlich genannt hat. Für eine solche Auffassung steht die Persönlichkeit und insbesondere dann Barbarossa naturgemäß ganz im Vordergrund. Auf das Zuständliche wird nicht eingegangen. Man könnte sogar behaupten, dass dieses großartige Werk von Giesebrecht in einem bestimmten Punkt ein Rückschritt gegenüber Raumer gewesen ist, weil er nicht etwa das Zeitalter der Kreuzzüge und alle geistigen Zusammenhänge dargestellt hat, sondern die politische Geschichte auf die Persönlichkeit hin, allerdings mit erstmaliger, umfassender Quellenkenntnis dargestellt hat. Recht und Verfassung, wirtschaftliche und soziale Strukturen, Rittertum, Kreuzfahrergeist werden von diesem Recht nicht in ein großartiges Zeitgemälde mit einbezogen. Aber gerade dadurch, dass er meisterhaft zu erzählen verstand, dass er stets an den Bereich des Gemütes appellierte, ohne die höchsten geistigen Anforderungen an seine Leser zu stellen, gerade dadurch erzielte Giesebrecht eine sehr breite Publikumswirkung. Dabei war er ein kritischer Geschichtsschreiber im Sinne der Rankeschule, im Sinne der strengen Methode der Monumenta Germaniae Historica. Lord Acton hat von ihm gesagt, ihm sei die Verbindung von höchster Gelehrsamkeit und den leichteren Elementen der Popularität gelungen. Und das ist eine bekanntlich in der deutschen Wissenschaft sehr selten auftretende Synthese. Sein schriftstellerisches Talent ermöglichte es ihm, die historiografischen Quellen nacherzählen, sozusagen in die Sprache der eigenen Zeit zu übersetzen. Ein echter Sohn der Romantik. Als solcher überschätzt er gewaltig die Bedeutung des mittelalterlichen Kaisertums und der einzelnen Kaiserpersönlichkeiten. Er steht den kulturellen und staatsbildenden Leistungen Frankreichs im 12. und 13. Jahrhundert fremd gegenüber. Er ist zutiefst anti-bonapartistisch gesinnt. Das französische Element in der Kulturentwicklung des Hochmittelalters kommt bei ihm zu kurz. Er ist aber dabei durchaus, und das ist wichtig, und das ist sehr schwer für uns, es richtig zu verstehen, er ist vom Denken der Zeit vor der Reichsgründung Bismarcks geprägt. Es ist eine unbestimmte Sehnsucht nach Wiedergeburt einer verlorenen Größe. Kein klares Programm, keine konkrete politische Forderung, kein eigentliches handfestes Ziel. Und gerade deshalb war der norddeutsche Protestant Giesebrecht geeignet, nach dem Abgang Heinrich von Sybels nach Bonn, im Jahre 1862 als dessen Nachfolger an die Universität München berufen zu werden. Er vertrat dort die kritische Methode Rankes. Er förderte zugleich eine milde politische Atmosphäre, die sich von den scharfen Auseinandersetzungen des Tages bewusst fernhielt. Nichts charakterisiert ihn so sehr als die Tatsache, dass Giesebrecht die berühmte Diskussion zwischen Siebe und Ficker durch seine Geschichte der deutschen Kaiserzeit zwar auslöste, dass er aber selber in dieser Diskussion über die sogenannte Berechtigung der Italienpolitik der deutschen Kaiser nicht das Wort ergriffen hat. Die neuere Urteilsbildung über Friedrich Barbarossa in der deutschen Geschichtswissenschaft wurzelt in dem erwähnten berühmten Streit zwischen Siebel und Ficker. Und zwar in einer Form, die heute bereits selber der Geschichte der Historiografie angehört. Eine weit zurückliegende Vergangenheit wurde von beiden Seiten in vollem Bewusstsein an den Maßstäben der Problematik einer wünschenswerten Neugestaltung Mitteleuropas gemessen. Siebel erwies sich dabei als der gewandtere Publizist, Ficker als der gründlichere Spezialforscher auf dem Gebiet der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte. Die Positionen, die die beiden bedeutenden Gelehrten bezogen, dürfen wir hier ja als bekannt voraussetzen. Sie waren bei weitem nicht so völlig neu und originell, wie man oft anzunehmen geneigt ist. Sie wurden im Grunde genommen bereits durch die Reichsgründung Bismarcks überholt. Naturgemäß musste sich das neue deutsche Kaisertum, je stärker es sich im Bewusstsein der Zeitgenossen konsolidierte, in wachsendem Ausmaß dem mittelalterlichen Imperium verwandt erklären, und das geschah gleich im Anfang auf eine sehr, sehr populäre und gemeinverständliche Art. Einer oberflächlichen Geschichtsauffassung konnte Barbarossa geradezu als Kaiser Wilhelms unmittelbarer Vorläufer erscheinen, der eine mit dem weißen, der andere mit dem roten Bart gedacht. Also das war tatsächlich ein Bild, das große Volkstümlichkeit erlangt hat. Das altdeutsche Kaisertum wurde in das neudeutsche patriotische Selbstverständnis einbezogen. Und da muss man doch an etwas sehr Wichtiges erinnern. Das Haus Hohenzollern, das Königreich Preußen, der preußische Staat, die standen ja ursprünglich nicht in der Reichstradition. Sie sind erst durch diese eigentümliche Wendung der Dinge allmählich hineingewachsen. Dieser Vorgang des Hineinwachsens hat sich aber dann über die verschiedensten politischen Systeme und unter den verschiedensten äußeren Umständen weiter gesteigert bis zur völligen Identifizierung. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen lagen die Dinge freilich komplizierter. Auch der Fachgenosse, der die großdeutschen Grundanschauungen Fickers nicht teilte, musste anerkennen, welche bahnbrechenden Forschungsergebnisse der an der Universität Innsbruck wirkende katholische Westfale Ficker erzielt hatte. Das gilt von seinen Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, die in ihrer Art ja bis heute unübertroffen sind und die ebenso der deutschen wie auch der italienischen verfassungsgeschichtlichen Forschung entscheidende Anregungen gegeben haben und immer noch, wie ich glaube, geben können. Ich erinnere an das Werk über den Reichsfürstenstamm, wo ja auch wieder Barbarossas Zeit entscheidend im Mittelpunkt steht, denn unter der Regierung Barbarossas soll ja nach dieser Lehre der neue, jüngere Reichsfürstenstamm sich vom älteren Reichsfürstenstamm abgehoben worden. Die Lehre vom Heerschild, das heißt von der feudalen Ordnung, die wie eine Pyramide im König und Kaiser gipfeln, die gesamte Reichsverfassung umgreift und durchdringt, die Frage des Laienzwanges und die Probleme, die mit der Deutung des Privilegium Minus für das neue Herzogtum Österreich, mit seiner Bedeutung für die Ausbildung der Landeshoheit in Deutschland, für die Gestaltung eines neuen territorial bedingten Fürstentums zusammenhängt. Diese Ergebnisse Fickers sind im Grunde genommen irgendwie anerkannt geblieben. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass ein anderer führender Vertreter der deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, nämlich Georg Weitz in Göttingen, ebenso starke Vorbehalte gegen die Einstellung Fickers wie gegen den Standpunkt Siebels vorbrachte und diese Einwendungen nicht etwa mit politisch weltanschaulichen, sondern mit rein wissenschaftlich-historischen Argumenten in eindrucksvoller Weise zu begründen verstand. Freilich, Georg Weitz, der ja einer der Begründer des modernen Seminarbetriebes in unserer Wissenschaft ist, hat sich nicht an den breiteren Kreis von Gebildeten wie etwa Giesebrecht gewendet, er spricht zur gelehrten Welt. Und seine Stellungnahme bezog sich mehr auf die großen Zusammenhänge und ihre Beurteilung. Er nimmt Stellung gegen Siebels Neigung, das Eingreifen der Karolinger in die italienischen Verhältnisse als eine Vorstufe der Herrschaft des Kaisers von Österreich im 19. Jahrhundert anzusehen, oder auf Fickers Unterschätzung der Bedeutung des nationalen Elementes für den verwickelten Vorgang der Entstehung des mittelalterlichen Deutschen Reiches. Von besonderem Gewicht für die Urteilsbildung über die geschichtliche Bedeutung Barbarossas ist der Vorbehalt, den Weitz gegen die These Fickers vorgebracht hat, das staufische Kaisertum sei eigentlich zugrunde gegangen, es sei gescheitert an dem Streben nach der Eingliederung des normannisch-sizilischen Südens in das Reich, also an der Unio Regni ad Imperium, die von den Päpsten als lebensbedrohend bekämpft werden musste. Daraus ergab sich für Ficker die entschiedenste Ablehnung der den Süden einbeziehenden Politik der Staufer, während ähnliche, wenn auch bei weitem nicht so erfolgreiche Versuche ihrer Vorgänger durchaus positiv gewertet worden sind. In der deutschen Geschichtsschreibung des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts überwiegt die Auffassung, die etwa Dietrich Schäfer in seiner deutschen Geschichte im Jahre 1914, also unmittelbar am Vorabend des Großen Krieges, formuliert hat. Er sagt, Friedrich ist der letzte große Vertreter des deutschen Machtgedankens. Und damit haben wir einen wesentlichen Zusammenhang für die wilhelminische Ära. Es ist die Machtentfaltung des staufischen Kaisertums, die das leidenschaftliche, patriotische Interesse erweckt und sich nun in der Geschichtsschreibung entscheidend auswirkt. Gefühlsmäßig stand nun freilich das nationalliberale Bürgertum in Deutschland am Ende des vorigen und zu Beginn dieses Jahrhunderts weitgehend auf der Seite der Lombarden in ihrem Freiheitskampf gegen die fremde Herrschaft und gegen eine als absolut interpretierte Monarchie. Deutsche Sympathien für Italien im Gegensatz zu Österreich konnten da gelegentlich hineinspielen. Dietrich Schäfer vergisst aber nicht, hier Einschränkungen zu machen und beizufügen, dass von einem italienischen Nationalhass gegen Barbarossa nicht gesprochen werden dürfe. Italienische Ghibellinen haben den Staufer, wie allgemein bekannt ist, ja aufs Höchste gepriesen und entscheidend unterstützt. Es ist nun natürlich nicht leicht, aus der folgenden Zeit eine große Linie herauszuschälen. Man muss sich an Einzelpersönlichkeiten und an ihre charakteristischen Auffassungen halten, wenn man auch den ideengeschichtlichen Standpunkt und den Fortschritt der Forschungsarbeit dabei sehr wohl im Auge behalten wird. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ragen aus der Reihe der Geschichtsschreiber der Stauferzeit zwei deutsche Gelehrte besonders hervor, die wir hier kurz charakterisieren wollen. Es ist Johannes Haller und Karl Hampe. Der Deutsch-Balte Johannes Haller, als Sohn eines Pastors, 1865 in Estland geboren, 1947 in Tübingen gestorben, war ein glänzender Schriftsteller, mit weit gespanntem Horizont, der scharfsinnige, gründlichste Quellenkenntnis mit hinreißender Darstellungsgabe verband. Er sah das altdeutsche Kaisertum und besonders die Gestalt Barbarossas unter dem Blickwinkel der Realisierung nationalstaatlicher Machtpolitik. Ihm war, Friedrich, ich zitiere, die glänzendste Fürstengestalt des ganzen Mittelalters, ein großer Staatsmann, der die Geister zu lenken, die Widerstrebenden seinem Willen dienstbar zu machen und selbst Gegner zu gewinnen weiß. Ganz erfüllt von der Verwirklichung seines großen Gedankens, sein gesamtes Regierungswerk ist seiner persönlichen Initiative entsprungen, also nicht etwa Mitarbeitern und Ratgebern, er selbst ist es, der entscheidend handelt. Auch Reinhard von Dassel, von dem Haller sagt, er habe nichts Höheres gekannt als das deutsche Kaisertum, war nur sein Helfer. Haller zählt Barbarossa zu den großen Generälen. Er bewundert die Flexibilität seines Geistes, die bald diesen, bald jenen Weg einzuschlagen befähigt ist. Und wenn er von den Grenzen der Fähigkeiten des Kaisers spricht, dann geschieht das nur, um seine Idealgestalt desto stärker hervortreten zu lassen. So sagt Haller von Barbarossa, vor Fremden sprach er grundsätzlich nur Deutsch. Das verbirgt aber eigentlich einen Mangel, denn andere formulierten weniger eindrucksvoll, er sei gewohnt gewesen, sich eines Dolmetschers zu bedienen. In anschaulicher Vereinfachung erfährt der Kaiser mitunter auch harten Tadel bei Haller, so wenn er von seinem ersten Italienzug sagt. Die Wiederherstellung des Kaisertums auf diesem ersten Italienzug war misslungen. Ja, sie war nicht einmal ernsthaft versucht worden. Umso leidenschaftlicher ist dann freilich die Sympathie, mit der Haller im Anschluss daran die Italienpolitik schildert, die seiner Auffassung nach letzten Endes dazu dienen sollte, eine Machtbasis zu begründen, die auf Deutschland zurückwirkte und dort den Aufbau einer überragenden monarchischen Gewalt ermöglichen sollte. Also Erneuerung des Kaisertums südlich der Alpen, um es nördlich der Alpen umso stärker festigen zu können. Haller meint, wäre Barbarossa von Erfolg gekrönt gewesen, dann wäre dem deutschen Kaisertum die Führung unter allen anderen Mächten und der römischen Kirche gegenüber zugefallen. Es ist notwendig, dieser so charakteristischen Gestalt Johannes Hallers in der eben besprochenen Zeit eine andere entgegenzustellen, damit man nicht einer einseitigen Betrachtungsweise verfällt. Ich meine den Geschichtsschreiber Karl Hampe, Hallers wenig jüngeren Zeitgenossen, geboren in Bremen, 1869, gestorben in Heidelberg 1936. Wie Haller hat auch Hampe eine starke schriftstellerische Begabung mit der strengen Methode der Quellenkritik verbunden, die er sich als Mitarbeiter der Monumenta Germaniae angeeignet hat. Neben dem Balken steht der weltoffene, nüchterne, aber zugleich musisch veranlagte Hanseate, der zuerst Germanist werden wollte, ehe er sich der Historie zuwandte und bevor er sich der strengen und harten Schule seines Lehrers Schäfer Beuchhorst unterwarf. In seinen drei bekanntesten Werken hat Hampe sich mit Barbarossa beschäftigt, in der deutschen Kaisergeschichte im Zeitalter der Salier und Staufer, zuerst 1908, In der Essaysammlung Herrschergestalten des deutschen Mittelalters, zuerst 1927, und in der großen Synthese, die unter dem Titel Das Hochmittelalter, die Geschichte des Abendlandes von 900 bis 1250 behandelt. Man darf Haller zu den eminent politisch motivierten Historikern rechnen, Hampe zu denen, denen es nicht in erster Linie um ihr politisches Bewusstsein geht, sondern die bestrebt sind, Geschichte zu schreiben, nachfühlend zu erzählen, auch ein ästhetisches Motiv dabei zu seinem Recht kommen zu lassen. Und wie nicht bald ein anderer hat Hampe diese Neigung mit einer meisterhaften, für den Eingeweihten stets gleichmäßig spürbaren Quellenkenntnis verbunden. Und er hat dabei einen sehr beachtenswerten Grad an Unbefangenheit erringen können. Man wird nicht leicht eine ausgewogenere Charakteristik der Persönlichkeit Barbarossas finden, dessen kraftvolle, in sich geschlossene Gestalt in ihrer faszinierenden Wirkung auf Zeitgenossen und Nachwelt und in ihrer staatsmännischen Größe ohne übertreibende Einseitigkeit äußerst lebensvoll geschildert wird. Hampe ist der historischen Rolle des Staufers vollauf gerecht geworden, er hat aber auch die Grenzen deutlich erkannt, die ihm gezogen waren. Barbarossa ist in seinen Augen der vollkommenste Ausdruck des deutschen Rittertums in seiner Jugendblüte. Ein kühner, umsichtiger Heerführer, unliterarisch erzogen, illiteratus, aber doch offen für die Leistungen der Dichtung, ich erinnere an den Archipoeta, für die Leistungen der Baukunst und der Geschichtsschreibung seiner Zeit, ein Meister der Selbstbeherrschung im Sinne höfischer Zucht, ein leidenschaftlicher Verfechter der Gerechtigkeit, für den die römisch-rechtlichen Ideen, die ihm die gelehrten Juristen von Bologna nahebrachten, mit seiner eigentlichen politischen Aufgabe der Wiederherstellung der Königs- und Kaiserrechte zusammenfielen. Der heilig gesprochene Karl der Große war nicht nur sein politisches, sondern auch sein religiös-kirchliches Leitbild. Aber alle politische Romantik im eigentlichen Sinne des Wortes bleibt dem Hanseaten Haller innerlich fremd. Recht nüchtern spricht er von Friedrichs nicht eben schöpferischer Politik. Das ist ein Wort, über das man sehr nachdenken kann. Und ich bin überzeugt, dass es auch in den Diskussionen dieser Tagung manchmal eine Rolle spielen kann. Hier ist natürlich ein sehr großes Problem angeschnitten, das in der neuesten Forschung immer wieder von Bedeutung ist. Das ist die Frage, ob Friedrich letzten Endes ein rückwärtsgewandter, der Vergangenheit und ihren Idealen verhafteter Monarch geblieben ist und inwieweit er Wege in die Zukunft gefunden hat, im Sinne einer neuen Rechts- und Staatsauffassung, im Sinne des 12. Jahrhunderts mit der Anbahnung einer laienhaften Kultur, wie sie etwa von Karl Brosel und seinem Kreis immer wieder betont wird und so weiter. Also hier steht dieses Diktum von Hampe, von Friedrichs nicht eben schöpferischer Politik. Er distanziert sich damit auch ein wenig von allen Bemühungen, den Kaiser als den Wegbereiter einer in die Zukunft weisenden Staatsauffassung zu feiern. was man den staufischen Kaisergedanken, wir sagen heute meistens staufische Kaiseridee, was man den staufischen Kaisergedanken nennen kann, das ist für Hampe nichts weiter als eine straffe Neufassung hergebrachter Ideen über die Zwei-Gewalten-Lehre, die dem Kaiser die oberste weltliche Stellung unmittelbar zu Gott zuweist. Originell ist daran für Hampe im Grunde genommen die starke Berufung auf das antike Imperium und die auf das alte Kaiserrecht und eine gewisse Sakralisierung, die man freilich nicht überschätzen darf, hinzieht. Man darf diese Sakralisierung nach den von Hampe etwa vertretenen Ansichten nicht überschätzen, deswegen, weil auch das Sacrum Imperium, wie es Friedrich Barbarossa verstanden hat, sich durchaus und immer im Rahmen des mittelalterlichen Weltbildes bewegt. Auch hier wieder die interessante und schwierige Frage, wie weit das dann, in welchem Sinne das bei Friedrich II. Anders ist. Hampe weiß auch zum Beispiel, wie viel es bedeutet hat, dass Barbarossa nicht als Thronfolger am Kaiserhof, sondern als ritterlich denkender deutscher Fürst in der Zeit der Kreuzzüge unter seinesgleichen aufgewachsen ist. Das absolutistische Wesen, das sein Enkel Friedrich II. Von seiner Mutter Konstanze mitgebracht hatte, lag ihm eigentlich nicht im Blut. Im Grunde genommen hat Barbarossa die deutschen Fürsten doch immer als seine Standesgenossen, sich selber als einen Primus inter pares betrachtet. Freilich sozusagen in einem Zuge stehen daneben Zitate aus den Gedanken des römischen Rechtes, die diesen Imperator über sozusagen über alle Menschen hinausheben. Aber in der Praxis hat Barbarossa doch mit den Fürsten und durch die Fürsten regiert und jedenfalls niemals gegen sie. Ein Zug tyrannischer Grausamkeit und Härte im Kampf gegen die italienischen Feinde, die er für Rebellen hielt, hat auch in den Augen Hampes das strahlende Bild dieses kaiserlichen Helden verdunkelt. Aber Hampe meint doch, dass trotzdem die ritterliche Maße im mittelhochdeutschen Sinne des Wortes, im Sinne der höfischen Dichtung des 12. Jahrhunderts, der bestimmende Zug im Wesen des Kaisers geblieben ist. Die Fähigkeit, in schwierigster Lage, durch zähe Folgerichtigkeit, durch überlegene Staatskunst, schrittweise wieder festen Boden zu gewinnen und wieder erwarten, neue Machtpositionen aufzubauen, hat kaum jemand anschaulicher an Barbarossa gerühmt als Hampe, der mit seiner ganzen Sympathie auf der Seite des kaiserlichen Helden steht, aber dabei doch immer seinen Gegenspielern gerecht geworden ist. Auch hier kann man die Herkunft mit in Betracht ziehen. Ein deutscher Historiker, der aus Bremen kommt, aus der Welt der Hanse stammt, hat eben ein Gefühl, ein anderes Gefühl als viele andere seiner Kollegen für das Städtewesen in Italien und für die große Auseinandersetzung mit der italienischen Kommune. Aber bei der Schilderung des tragischen Todes des Kaisers wird auch von Hampe die berühmte Stelle der Königschronik, der Kölner Königschronik zitiert. Bei dieser Stelle und bei diesem traurigen Bericht versagt unser Griffel und verstummt unsere Rede. In der Folgezeit sind dann manche Publikationen erschienen, die hier besonders zu nennen wären. Wegen des Themas ist vor allem zu denken an das Buch von Peter Rasso, Honor Imperii, mit dem Untertitel Die neue Politik Friedrich Barbarossas 1152 bis 59. Er hat diese Schrift im Jahre 1940 als Privatdozent in Breslau verfasst, als feinsinniger Nachfahre des Lebensstils und der Geschichtsauffassung der wilhelminischen Epoche im besten Sinne des Wortes. Es geht ihm darum zu zeigen, welche neuen politischen Grundgedanken Friedrich Barbarossa am Anfang seiner Regierung in die Politik eingeführt hat. Vor allem handelt es sich um eine Neuinterpretation des Konstanzer Vertrages vom Jahre 1153 und um das Ringen um die Durchführung und Auslegung dieses Vertrages. Als Leitgedanken der neuen Staatskunst Barbarossas fasst er, wie der Titel des Werkes andeutet, den Begriff Honor Imperii auf. Er versteht ihn als politischen Rechtsanspruch im weitesten Sinne des Wortes, der etwa das Matildische Gut, die Rechte des Kaisers in der Lombardei, ebenso gut aber auch seine Stellung in der Provence, oder die Forderung nach Einflussnahme auf Süditalien enthält. Er glaubt, dass es sich hier sozusagen um einen juristischen Zentralbegriff der Rechtspolitik Barbarossas handle und darin liege das großartige Programm einer neuen Politik. Die Kritik, besonders Herbert Grundmann, hat darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Ausdruck Honor Imperii keinen streng umrissenen Rechtsinhalt hatte, dass er mitunter sogar den Charakter eines Schlagwortes gewinnen konnte. Es war natürlich auch kein neuer Begriff. Letzten Endes geht die Vorstellung, dass der Kaiser den Honor Imperii zu erneuern und auszubauen habe, auf den Investiturstreit zurück. Die Ehre des Kaisers, die Wahrung der kaiserlichen Autorität, war der große Vorbehalt, den Heinrich IV. Gregor VII. Gegenüber aufsprach, wobei damals natürlich in erster Linie an den Anspruch auf die Investitur der Reichsbischöfe und Reichsäbte gedacht war. Und damit ergibt sich wieder für unsere Fragestellung und für die neuen Diskussionen ein wesentlicher Punkt. Barbarossa und die Salier, Barbarossa und das salische Erbe, wie weit sind die Hauptgrundlinien seiner Politik schon von den späten Saliern, vom späten Heinrich IV. Und dann unter Heinrich V. vorgezeichnet? Ist es nicht überhaupt die neue Situation, in die das Kaisertum sich durch den Investiturstreit gestellt sieht, die der letzte Schlüssel für das ganze politische Denken Barbarossas ist? Und das ist wiederum vielfach erörtert worden und in größere Zusammenhänge gestellt worden. Ich möchte nicht versäumen, einen noch heute lebenden, sehr bedeutenden deutschen Medievisten hier zu nennen, nämlich Hermann Heimpel. Er hat zunächst im unausgesprochenen Bewusstsein selbst Zeuge einer schicksalsschweren Wende der Geschichte zu sein, in seiner Straßburger Universitätsrede im Jahre 1942 Kaiser Friedrich Barbarossa und die Wende der staufischen Zeit. Den Kaiser als einen genialen Politiker gepriesen. Aber dahinter steht etwas, was vielleicht nur der richtig herausliest, der diese Zeit selbst erlebt und durchlitten hat, denn das Gefühl, an einer katastrophalen Wende zu stehen, das ist damit unmittelbar angesprochen. Und Heimpel meint, dass die neue großartige Leistung nicht so sehr am Anfang der Regierung Barbarossas im Vertrag von Konstanz und im Honor Imperii zu suchen sei, sondern in der wahrhaft genialen Art, wie er nach der Katastrophe des Jahres 1167, wie Heimpel sagt, durch Beharrungskraft der Seele und durch diplomatische Kunst die Lage in eine neue schöpferische Politik verwandelt hat. Und hier hat sich Heimpel an den Rechtshistoriker Heinrich Mitteis angelehnt, der die Bedeutung des Lehnrechtes für die Festigung der Staatsgewalt neu untersucht hat. Heimpel hat sich auch mit Mitteis kritisch auseinandergesetzt, aber er hat von ihm doch bedeutende Anregungen empfangen. Heimpel hält es für entscheidend, dass sich zur Zeit Barbarossas das Fürstenrecht konsolidierte. Aber noch, so sagt er, vermochte der Kaiser die Fürstenschaft durch das Lehnswesen an das Reich zu binden. Es ist sehr interessant, vom Standpunkt des Studiums der Ideengeschichte unseres Jahrhunderts, diesen Vortrag, den Heimpel 1942 in einem kritischen Augenblick des Zweiten Weltkrieges in Straßburg gehalten hat, zu vergleichen mit der Behandlung des gleichen Themas durch denselben Autor 1961 in der Neuen Deutschen Biografie. Da hat Heimpel einen sehr ausführlichen, sehr lesenswerten Artikel über Friedrich den Ersten geschrieben, der selber wirklich eine selbstständige Studie geworden ist. Und es ist wichtig zu sehen, welche Punkte sich verschoben haben gegenüber 42 und welche Punkte nun 20 Jahre später modifiziert erscheinen. Da spüren wir zunächst, dass inzwischen die Werke von Friedrich Heer erschienen sind. Und wir spüren ein neues Diktum, das eine Zeit lang sehr, sehr gepflegt wurde. Das 12. Jahrhundert, sagt Heimpel, wird als neuernd, in Deutschland aber als archaisch bezeichnet. Also er meint, Deutschland hätte die großen Neuerungen des 12. Jahrhunderts, die von Westeuropa her kamen, nicht voll und nur zögernd und zum Teil im Nachhinein miterlebt. Barbarossa, so sagt Heimpel, verkannte das Wesen der italienischen Stadtkultur. Er verkannte den Stadtstaat. Die außerordentlichen Unterschiede zwischen der deutschen und der italienischen Entwicklung werden da betont. Es wird unterstrichen, dass im Reich keine Finanzbehörde, kein Registerwesen ausgebildet war. Der Kaiser musste die politischen Kräfte kombinieren, wie sie herangewachsen waren. Also einerseits nicht ein neues System, sondern eine unerhörte Anpassungsfähigkeit an Dinge, die neu waren, deren Neuheit aber nicht eigentlich auf den Kaiser zurückgegangen sind. Und wir werden ja vielleicht zu dieser Frage, gerade was das Finanzwesen in Deutschland betrifft, manche anregende Überlegungen im Rahmen dieser Tagung hören können. Heimpel sagt sogar, und da kann man natürlich auch wiederum ein bisschen verschiedener Meinung sein, Barbarossas neue Politik sank in Deutschland in den altertümlichen Stil von Rechtswahrung, Privileg und Kampf zurück. Das heißt, man kann da einen Augenblick verweilen, das ist Sache des Kaisers, das ist Sache des Herrschers im 12. Jahrhundert. Er hat das Recht zu wahren, suum cuique, dabei kann er wunderbar Justinian zitieren, aber doch eigentlich das meinen, was in der Zeit selber liegt. Er hat Privilegien zu erteilen, er hat auch Privilegien zu wahren, sie zu bestätigen. Jedes einzelne Recht, das dem Einzelnen suum cuique zukommt, ist ja ein feudales Privileg. Die ganze Rechtsordnung, der ganze Staat ist ein System aus diesen Privilegien, ständig geordnet, und der oberste Hüter dieser Ordnung ist der König bzw. der Kaiser. Etwa das Problem Stammesherzogtümer, Beseitigung der Stammesherzogtümer im Zusammenhang mit dem Sturz Heinrichs des Löwen. Hier sagt Heimpel in seiner zweiten Darstellung, mit der Beseitigung der Stammesherzogtümer stieß er Fallendes. Das römische Recht darf in seiner Auswirkung nicht überschätzt werden. Das Recht, das tatsächlich gehandhabt wird am Hofe, das Recht, nachdem das Hofgericht mit den deutschen Fürsten seine Urteile fällt, das ist natürlich das feudale und das deutsche Recht und nicht das römische Gebiet. Und schließlich gipfelt diese Betrachtung von Heimpel in dem Satz, Friedrich führte nicht die politische Entwicklung, er folgte ihr. Sie sehen, wo eigentlich auch die Gefahren liegen. Sie liegen in der Zuspitzung. Denn man kann das eben vielleicht nicht mit einem Wort so sagen. Er ist nicht immer nur der Entwicklung gefolgt, dass er sie nicht einfach neu kreiert hat, dass er nicht ein neues Zeitalter heraufgerufen hat. Das ist allerdings keine Frage. Wir sind auf diese geniale Skizze Heimpels näher eingegangen, weil sie von einem der hervorragendsten heute lebenden deutschen Historiker stammt, weil sie an weit verbreiteter Stelle in der neuen deutschen Biografie erschienen ist und sehr sorgfältig den damaligen Stand der neuesten Forschungsergebnisse zu einer maßvollen Harmonie im Allgemeinen zu vereinen versucht. Und da ist noch eine Frage zu behandeln, die sehr nahe liegt. Man hat ja an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Deutschland und Österreich wohl die Erwartung gehegt, dass die Anwendung der Methoden und Erkenntnisse der österreichischen, der Wiener Schule von Theodor von Sickel auf die frühe Stauferzeit in Verbindung mit den grundlegenden Anregungen von Ficker ein neues Bild von der Persönlichkeit und von der historischen Bedeutung Barbarossas bringen werde. Solche Hoffnungen waren mit im Spiel, als in Wien die neue Diplomata-Abteilung für Lothar den Dritten und die älteren Staufer begründet wurde. Der Sickel-Schüler Wilhelm Erben befasste sich zunächst in einer Monographie mit dem Privilegium Minus, also mit der Urkunde, die anlässlich der Erhebung Österreichs zum Herzogtum 1156 von Barbarossa ausgestellt wurde. Es galt damals unbestritten im Sinne Fickers als echt, Erben hat eine Interpolationstheorie aufgestellt, die hier für uns aus einem besonderen Grunde interessant ist. Er hat nämlich nicht recht glauben können, dass Kaiser Friedrich I. auf der Höhe seiner Macht einem Fürsten des Reiches so weitreichende Zugeständnisse macht. Und daher schien es ihm irgendwie unbewusst, nicht unwahrscheinlich zu sein, dass hier eine Interpolation vorliegt. Diese These von Erben ist heute widerlegt, das braucht nicht näher erörtert zu werden. Wir verdanken hier ungeheuer viel einem faszinierenden Buch, das noch während des Zweiten Weltkrieges herausgekommen ist, von Konrad Josef Heilig, ein Werk 1944 gewidmet den politischen Beziehungen zwischen dem Reich und Byzanz in der frühen Stauferzeit. Hier wird der berühmte Satz über die Libertas Affectandi im Privilegium Minus, also über das dem Herzog und seiner Gattin gewährte Recht, eine Verfügung im Falle kinderlosen Todes, eine Verfügung über die Nachfolge im Herzogtum zu sichern, zu treffen, byzantinischem Rechtseinfluss und politischem Einfluss zugesprochen. Es ging nach Konrad Josef Heilig dabei um die Interessen und um die Stellung der byzantinischen Prinzessin Theodora, der Gemahlin des ersten Herzogs von Österreich, Heinrich Jasomirko. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass diese unmittelbare byzantinische Beeinflussung nicht aufrechterhalten werden kann, aber die These Erbens von einer Interpolation des Minus gehört seitdem endgültig sozusagen der Geschichte an. Mit kurzen Worten, es bleibt ja nicht mehr viel Zeit, kann hier noch auf interessante neuere Entwicklungen eingegangen werden. Ich habe hier vor allem auch meines verehrten Lehrers Hans Hirsch zu danken, 1878 bis 1940. Er sah in Ficker sein großes Vorbild. In Mühlbacher verehrte er seinen Lehrer. Er hat wie kein anderer die Verbindung von Diplomatik und Verfassungsgeschichte als das eigentliche Programm der modernen Urkundenwissenschaft betrachtet. Leider sind seine Forschungen ein Torso geblieben, sie sind aber doch ideengeschichtlich wirksam geworden nach verschiedenen Richtungen. Auch eine gewisse neuromantische Neigung, den Begriff des Sacrum Imperium in seiner Bedeutung zu überschätzen, hängt mit den Arbeiten von Hans Hirsch zusammen. Es ist interessant, dass hier auch von katholischer Seite besondere Einwirkungen auf die Beurteilung des Kaisertums unter Barbarossa feststellbar sind. Ich denke an eine Abhandlung, die in der katholischen Zeitschrift Hochland, 30. Jahrgang 1932-33 erschienen ist, von Meyer Pfannholz, die Wende von Canossa. Also Canossa ist die große Wende, das ist ja eine Vorstellung, die seit etwa diesen Jahren immer wieder aufs Lebhafteste diskutiert wird, mit dem charakteristischen Untertitel »Eine Studie zum Sacrum Imperium«. Nach dieser Auffassung ist die Entsakralisierung des Imperiums ein Hauptanliegen des Investiturstreites, und das ist ja eigentlich bis heute von der Diskussion keineswegs verschwunden. Diese Entsakralisierung des Imperiums rückgängig zu machen, wäre demnach eines der vornehmsten Ziele der Staufer überhaupt und insbesondere Friedrich Barbarossas Gebiet. Aus der Schule von Hans Hirsch ist auch Friedrich Heer hervorgegangen, der diese eben angedeuteten Gedanken gewissermaßen mit der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und ihren Folgen konfrontierte. Das Heilige Reich als vorzügliches Merkmal einer politischen Religiosität. Der Begriff der politischen Religiosität ist ein zentraler Begriff bei Friedrich Heer. Und er hat diesen Vorgängen, diesen Anschauungen, diesen ideellen Neugestaltungen geradezu zeitweilig schicksalhafte Bedeutung für den Gesamtablauf der deutschen Geschichte beigemessen. Das alles ist ja auch psychologisch sehr leicht zu verstehen. Eine so ungeheure Katastrophe, wie wir sie erlebt haben, die ruft die Frage wach, ja, wo liegen die Wurzeln? Wie weit müssen wir zurückgehen? Und da gibt es die verschiedensten Gedankenexperimente, immer weiter und weiter zurückzugreifen. Deutschlands Mittelalter, Deutschlands Schicksal, das ist sozusagen ein Schlagwort. Und ich denke an die Arbeiten des englischen Historikers Berklaff, der sich ja gerade in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr intensiv und anregend aufgrund einer sehr umfassenden Kenntnis der deutschen Literatur und der deutschen Fragestellungen beschäftigt hat mit diesen Krisen des Mittelalters und wie weit nun das Unheil unserer Zeit sich zurückverfolgen lasse bis auf diese Vorstufe. Für Heer erscheint Barbarossas Lichtgestalt plötzlich verdunkelt durch einen Vorgang, den er als die Tragödie des Heiligen Reiches interpretiert. Es ist eine hinreißende, fesselnde Darstellung, aber nicht eigentlich durch ruhige wissenschaftliche Überlegung, sondern durch geistvolle Aperçus fundiert. Da werden etwa Persönlichkeiten, die nun mit unseren Tagen direkt gar nichts zu tun haben, plötzlich alle als Vorläufer des Nationalsozialismus deklariert und plötzlich in eine Reihe gestellt. Und auch die Kaiser kommen da hinein, obwohl das ja nicht recht passen will. Es werden also die Kausalitätszusammenhänge in perspektivischer Verkürzung konstruiert. Ich möchte am Schluss noch einiges sagen über die ausführlichste verfassungsgeschichtliche Studie, die die Italienpolitik Friedrich Barbarossas in neuester Zeit erfahren hat, nämlich das Werk des Bosel-Schülers Alfred Haberkamp, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien 1970 bis 1971. Haberkamp schenkt den wirtschaftlich-finanziellen Motiven und Interessen der Reichsregierung besondere Aufmerksamkeit. Umfassende Studien der urkundlichen Quellen bilden die Grundlage. Es geht dem Autor darum, das System staufischer Staatsführung in Reichsitalien neu darzustellen. Und wieder sehen wir, dass die Anknüpfung an Ficker zweifellos gegeben ist. Ficker hat den Gedanken ausgesprochen, dass es sich hier um eine Entwicklung vom Feudalstaat zum Beamtenstaat handle. Und dass das Neue unter Barbarossa in seiner Italienpolitik unter anderem in der Tätigkeit seiner Legaten, seiner Missi, seiner bevollmächtigten Vertreter zu erkennen ist. Und wiederum steht der Historiker vor der Frage, in welchem Ausmaß hier, auch in diesem Punkt, Barbarossa und sein System anknüpft an ältere Phänomene, gerade der reichsitalienischen Verfassung, der Missus, der Königsbote, das ist ja etwas, was im südlich der Alpen bedeutsam war, die ganze Ottonen- und Salierzeit hindurch. Auch hier also wiederum die Frage, wie weit ist es etwas Neues, wie weit ist eine fruchtbare Anregung den Verhältnissen angepasst, allmählich zu einem neuen Instrument der Herrschaft geworden. Haberkamp meint, dass Barbarossa grundsätzlich nicht eine antikommunale Politik getrieben habe, und er kommt damit sozusagen zu der Neigung, ihn gleichsam zu entschuldigen oder zu verteidigen, er sei kein Reaktionär, es sei keine rückwärtsgewandte Gesinnung, wie sie ihm etwa Friedrich Heer vorgeworfen hat. Haberkamp kommt es darauf an, mit aller Deutlichkeit klarzumachen, dass die Politik der frühen Staufer, wie er sagt, weniger traditionalistisch ausgerichtet gewesen sei, als dies noch in neueren Darstellungen behauptet worden ist. Die Art, wie Friedrich I. die Regalien zur Grundlage seiner Machtausübung erheben will, entspricht demnach durchaus dem Geist der Zeit. Es handelt sich um eine fortschreitende Institutionalisierung. Im Gegensatz zu früherer Zeit hat das Reichsgut nunmehr eine geringere Bedeutung. Es ist ein Regal unter anderem. Die Blutgerichtsbarkeit hat nur mehr eine untergeordnete Rolle zu spielen, die Schiedsgerichtsbarkeit, eine neue zeitgemäße Idee, breitet sich aus und wird auch für die Verwaltung und Regierung des Reiches in Italien von wachsender Kraft. Und da sind es eben die kaiserlichen Legaten, die besonders zu erwähnen sind. Bei ihnen handelt es sich gewiss weitgehend um Angehörige des deutschen Adels, des deutschen Reichsepiskopats und der staufischen Ministerialität, aber neben ihnen sind ebenso auch Italiener, besonders als Hofrichter, tätig. Schon aus diesem Grunde ist es zumindest eine Vereinfachung von der Aufrichtung einer Fremdherrschaft zu sprechen. Sie sehen, wenn man diese Diskussion betrachtet, es ist eine gewisse Uferlosigkeit darin. Und es ist nicht uninteressant zu sehen, wie immer wieder gleiche Fragen auch in ganz anderen Situationen, unter anderen ideengeschichtlichen oder politischen Voraussetzungen, etwa die Frage nach der Fremdherrschaft, die Frage nach dem Verhältnis Barbarossas zu den Kommunen, wie stand er nun wirklich zu ihnen, wie das immer wieder hervorgeholt wird und sozusagen die Probleme wiederkehren, die bleiben gleichsam im Raume stehen. Das gilt natürlich auch von den Grundauffassungen, die Barbarossa vom Verhältnis zwischen Kaisertum und Papsttum hatte. Da kann man vielleicht am Schluss eine eindrucksvolle Antithese formulieren. Die einen betonen, dass er einen neuen Weg gehen wollte. Er wollte das Sacrum Imperium sozusagen auf eine selbstständige Grundlage ideenmäßig stellen. Die anderen weisen sofort darauf hin, dass das ja etwas Neues nicht gewesen ist. Und nun muss man allerdings auch sagen, dass Barbarossa es nicht als Neues empfunden hat, denn in der Auseinandersetzung über den Zwischenfall von Besançon hat er selber den heiligen Petrus zitiert, nicht wahr? Deum timete regem honorificate, und was will er damit sagen? Es ist die ewig gleichbleibende Ordnung der Welt, die vorübergehend gestört wird und die ich wiederherzustellen, beauftragt bin. Das ist natürlich eine nicht moderne Anschauung, die uns aber doch davor warnt, eine Alternative aufzustellen und zu fragen, ob er nun entweder rückwärtsgewandt oder modern im Geiste des 12. Jahrhunderts zu interpretieren ist. Aber die Diskussion ist völlig offen und sie wird wahrscheinlich noch sehr lange Zeit weitergehen. Professor Apel für seine Ausführungen, die einen großen Bogen gespannt haben, vom 19. Jahrhundert auf im Wesentlichen bis auf heute herauf, uns auch gezeigt haben, dass das Bild der Barbarossa, auch das Bild allgemein des mittelalterlichen Kaisertums, sehr stark beeinträchtigt ist, nicht nur von wissenschaftlichen Gegebenheiten, von in einer bestimmten Epoche vom Wissenschaftler allein getragenen Fragestellungen, sondern eben auch von den politischen Verhältnissen einer bestimmten Epoche. Ich glaube, dass es jetzt wohl besser ist, eine Pause dann zu machen. Ja, ich möchte einen Moment eine Zusammenfassung auf Italienisch geben. Bitte. Ja, libera e, se voi volete, vivace. Quindi io prego i presenti di annunciare. Prego. Io è solo una, così, una domanda, non è una questione. L'impressione che io ho avuto nell'ascoltare molto l'esperienza del professor è che nella biografia che egli ha esaminato, l'importanza che almeno da parte italiana, della biografia italiana, si è di solito attribuita al conflitto del Barbarossa con il papato, la Chiesa, sia molto minore o perlomeno non sia sentita nei termini così decisivi, come invece molto della nostra categoria ha avvertito. Allora io volevo chiedere, per mia informazione, se questa importanza secondaria che mi è parso di rilevare dalla esposizione di questa storiografia che ha fatto il professor non sia in realtà una minore considerazione, ma il professor Appel ha ritenuto che fosse una cosa scontata. Oppure se in effetti, sia in passato, sia nella più recente storiografia, lo scontro, tranne forse il lavoro del Rasso che è stato ricordato, in effetti nella storiografia tedesca questa così centrale importanza dello scontro con il papato non abbia lo stesso rilievo che ha invece del mondo della nostra storia. Mi ricordo di questo chiarissimo, di questo bisogno, non c'è questa educazione del campo, non c'è questa educazione. Ja, ich glaube, es entsteht vielleicht hier, vielleicht liegt es an mir, vielleicht ist ein falscher Eindruck entstanden. Es ist natürlich etwas anderes, ob ein deutscher oder italienischer Historiker das Gesamte der Probleme um Barbarossa darstellt. Für den deutschen Historiker sind vielleicht mehr Punkte von Bedeutung, während in den Augen der italienischen Forschung einerseits der Kampf mit dem Papsttum, der Kampf mit den Kommunen deutlich, ganz eindeutige Hauptpunkte sind, ist, dass von nördlich der Alpen aus gesehen vielfältiger Entstehung der Landeshoheit, ne? Barbarossa und die Fürsten, dem wird ungefähr, wenn man das so ganz vereinfacht sagen will, vielleicht etwa dasselbe Gewicht zugemessen wie dem Problem Barbarossa und Kommunen in Italien. Barbarossa und das deutsche Städtewesen, wir werden ja wahrscheinlich im Laufe dieser Tage auch davon etwas hören, nicht? Barbarossa und die Wirtschaft in Deutschland, nicht? Das ist ebenfalls sehr interessant. Also ich möchte fast glauben, es ist eine Simplifikation, was ich jetzt sage, eine Simplifikation. Für den Italiener gibt es zwei große Schwerpunkte und für den Historiker von nördlich der Alpen gibt es eine Vielfalt. Aber dass die Beziehung zum Papsttum seit jeher auch in Deutschland von grundlegender Bedeutung sein musste, das geht ja, das ist klar, das ist ja schon mit der konfessionellen Polemik gegeben, nicht? Schon Luther hat den deutschen Kaisern Recht gegeben, nicht wahr? Und daher, was den Papst betrifft, nicht? Und daher ist das Problem ja immer da gewesen, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausgedrückt habe. Il professor Appelt ha chiarito che nella sua esposizione ha espresso il punto di vista della storiografia tedesca che sente, avverte in Federico Barbarossa una molteplicità di aspetti e di atteggiamenti che naturalmente è di più larga e nello stesso tempo diversa da quella della storiografia italiana, ed ecco un primo dato che spiega il confronto che noi stiamo facendo. Rispetto a quella italiana, nella quale due punti finiscono per essere in un certo senso al centro di questo problema, ed è il problema del rapporto di comuni e del rapporto col papato. Ma il professor Appelt rilevava, tra l'altro, io non traduco tutto ancora una volta per ragioni di brevità, rilevava per esempio che lui ha accennato soprattutto ai rapporti con la Landeshoheit, con il mondo dei principi, ma che c'è per esempio anche una discussione relativa ai problemi delle Städtewesen, cioè il problema dei rapporti di Barbarossa con le città, e che anche questo naturalmente è un problema che nei prossimi giorni avremo probabilmente occasione di dover discutere ed affrontare. Ecco. Sempre in relazione a questo, è comunque significativo che una certa presentazione del Barbarossa, la più entusiastica, no? Da quanto ci ha detto il professor, venga da parte di uno storico come Harris, che è anche però lo storico del papato. Ecco. Lì entreranno forse gli aspetti confessionali a dare maggiore rilievo al Barbarossa, no? No. Perché è questo che mi ha lasciato un po', dico perplesso, ma incuriosito. Questa grande figura viene esaltata da uno storico che è poi notissimo, ma notissimo soprattutto perché ha scritto da Spagna. Quindi dico, qualcosa lo si avverte, probabilmente lo si avverte troppo nel senso confessionale, e per questo l'assoluta probità scientifica del professor Appelt ha ritenuto di dover smorzare quella presentazione entusiastica perché dettata da preoccupazioni forse di tipo confessionale. Comunque non è che questa grande tradizione telegrafica tedesca non abbia avvertito, del resto noi tutti abbiamo lavorato e lavoriamo su lavori di storia della Chiesa medievale di quel periodo, che sono opera di storici tedeschi. Grazie. Allora, prego. Io avrei un'altra domanda da fare, molto terra a terra, ma credo che abbia un significato. Il monumento Germania storica e tedesco da mezzo. Perché, se io non mi sbaglio, le cronache sono state, le cronache di età federiciana sono state pubblicate molto presto. Le costituzioni anche. Come si spiega che per i diplomi abbiamo dovuto aspettare meglio? E ancora non li abbiamo tutti, se non mi sbaglio. Entrare è un grosso problema, sempre stato per me. Un grosso imperatore come Federico e i diplomi sparsi ancora nelle edizioni più alte. Ich möchte noch eine Frage in diesem Sinne, in demselben Sinne hinzufügen. Warum die Jahrbücher des römischen Kaiserreiches haben nicht die Bände über Friedrich Barbarossa, nur das erste, das heißt Simson. Ja, Simon. Dico in italiano, negli Jahrbücher dell'impero noi abbiamo gli imperatori dai persino alcune nullità e invece non abbiamo se non il primo volume del Barbarossa che se non ricordo male Simpson sì, che se non ricordo male Simon Spain sì, che arriva fino al 1058. Darf ich zuerst antworten, was die Monumenta Germaniae, also die Diplomata betrifft? Das hat viele Gründe, verschiedene Ursachen. Es wurde im Jahre 1903 eine Diplomata-Abteilung in Wien gegründet, die den Auftrag hatte, die Diplome Lothars des Dritten und der älteren Staufer bis zum Tode Heinrich des Sechsten zu bearbeiten. Ottenthal und dann Hirsch, nicht wahr? Und Mitarbeiter, Schüler des Instituts. Die Materialsammlung ist natürlich sehr langwierig, sehr zeitraubend. Und man hat gleich zu Beginn mit der Materialsammlung begonnen. Es ist nur Lothar der Dritte zunächst fertig geworden. Hans Hirsch hat sich sehr stark auf Empfängerausfertigungen, Destinatari und auf Empfängergruppen konzentriert. Er hat süddeutsche Klöster Schwaben und so weiter untersucht. Dann hat er eine große Fälschungsgruppe in Burgund, im Regnum Arelatense, zu erkennen geglaubt. Und das ist ja leider nicht ganz so, wie er es gesehen hat, nicht wahr? Dann kamen die Verhältnisse. Es kam der Erste Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg der Tod von Hans Hirsch. Dann kam Leo Santifaller und Leo Santifaller hat Friedrich Hausmann als seinen Schüler und Mitarbeiter auf den Konrad den Dritten gesetzt. Es sind also ganz verschiedene Momente da mit im Spiel. Wissenschaftliche, persönliche Ursachen, auch Zeitverhältnisse. Ja, es geht. Del resto, anche in Italia abbiamo dovuto aspettare un pezzo della nuova edizione del codice diplomatico moderno. La continuazione. Sono quegli argomenti grossi che evidentemente fanno molta paura. Bei den Jahrbüchern ist es wieder etwas anders. Simonsfeld hat den ersten Band der Jahrbücher zu breit angelegt. Er hat also zu viel gebracht. Jede Urkunde, un diploma, un altro diploma, nelle notizie sempre, quasi tutto il testo. Und so ist das immer dicker und dicker geworden. Und das ist ihm über den Kopf gewachsen und da ist er stecken geblieben und ein anderer hat es nicht fortgesetzt. Aber wir haben ja jetzt auch die Register Imperii von Friedrich Barbarossa in Angriff genommen und ein erster Teil der Register Imperii Friedrichs des Ersten auch bis 1158 bis zum Beginn des Zweiten Italienzuges, der wird in den nächsten Tagen herauskommen. Ja, und zwar ist das der Herr Dr. Oppel, der auch hier sprechen wird. Der hat im Anschluss an die Arbeiten unserer Diplomata diesen ersten Faszikel, schon mehr ein Faszikel, aber immerhin, eine Quelle, eine Quellensammlung, die alle Quellen umfasst. Nicht auch die historiografischen Quellen, ein Nachschlagewerk, in das die Annalen und Chroniken und alle historiografischen Quellen auch verarbeitet sind. Allora, qualche altra domanda? Prego. Volevo tornare un momento sul problema che ha suscitato il professor Capitani, vedendo da un altro punto di vista, e vorrei chiedere al professor Appelt se e quando la storiografia tedesca ha recepito nel conflitto tra i comuni italiani e Federico Barbarossa, non tanto per quello che riguarda i fatti, gli avvenimenti, quanto quella che era la realtà economica e sociale delle città italiane in quel momento, dei comuni italiani di quel momento. Cioè un conflitto, un momento particolarmente importante che segnava uno sviluppo dei comuni italiani, un passaggio da un tipo di economia ad un altro, se si vuole, un momento direi corrisponde alla conquista del contrario, quindi di grande sviluppo, di grande necessità, anche se si vuole, politiche delle città stesse. Quindi se questo, come la storiografia tedesca, e se la storiografia tedesca ha recepito questo grande momento di passaggio dei comuni italiani alla metà del XII secolo. Wie weit die deutsche Historiografie überhaupt in der deutschen Historiografie hat das verstanden. Das heißt, dass in der dritten Zeit, in der inzwischen amerikanischen Zeit, das in einer Bewegung eine große Wandlung in der Gesellschaft, in der Struktur und Realität der italienischen Sprachen. Und wie viel und welche Stunde haben das überhaupt angenommen oder nicht oder diskutiert? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr verbreitete Meinung, dass es sich so verhält, nicht wahr? Also bei Ficker zum Beispiel finden wir Ansätze dazu. Und ich denke nur an die Arbeit von Haverkamp, die ja voll ist davon, nicht wo auf jeder Seite das steht. Also so ganz vernachlässigt ist das sicher nicht worden. Im Gegenteil, auch ich hätte vielleicht noch sagen sollen, es stand auch in meinem Manuskript, ich habe es überschlagen, dass die nationalliberale Richtung in Deutschland im wilhelminischen Zeitalter sehr große Sympathien für die kommunale Bewegung in Italien gehabt hat. Auch für das Risorgimento überhaupt als Ganzes. Also ich glaube, dass diese Gesichtspunkte immer sehr stark berücksichtigt worden sind und dass sie gerade in den neueren und neuesten Arbeiten, ich denke an Stellungnahmen von Bosel zum Beispiel, wo das ja sehr stark zum Ausdruck kommt, auch bei Friedrich Heer natürlich, fast übertrieben, nicht wahr? Da ist also das Ganze nur unter diesem Gesichtspunkt gesehen, dass Barbarossa einer Entwicklung entgegentritt, die Natur notwendig war und die kommen musste, die man nicht aufhalten konnte. Also das findet sich natürlich in sehr vielen Werken. Es ist nicht überall in gleicher Weise. Das ist ja eben ein Problem, das ich auch angedeutet habe. Es ist sehr merkwürdig. Zum Beispiel der alte Raumer, bei dem steht das schon. Beim Giesebrecht steht das dann wenig. Das ist also, meine, es geht manchmal so auf und ab. Nicht? Die Probleme kommen immer wieder und dann treten sie zurück. Also ich glaube schon, dass das alles im Bewusstsein der deutschen Geschichtsschreibung vorhanden ist. Il problema è stato presente nella storiografia tedesca e il professor Rappelt ha ricordato soprattutto i due personaggi, è vero, del Ficker e poi dell'Hasselkamp, l'uno, diciamo così, un classico, un altro, uno storico ancora in piena attività, ma comunque diceva che il problema è un problema che in vario modo e secondo alcune circostanze storiche si è presentato con maggiore o minore vivacità. I liberal nazionali dell'età guglielmina sentivano molta simpatia per il Rinascimento e quindi anche per questa lotta dei comuni italiani, laddove in altre circostanze questo aspetto è stato meno rilevante. Comunque, per esempio, un Raumer, di cui abbiamo sentito parlare come uno dei primi, avvertiva questo problema con maggiore sensibilità di taluni che poi sono venuti successivamente. Poi c'era anche la sua. C'era l'influenza di Voltaire. Ma c'è, no, allora io devo dire che in quel momento non è l'influenza di Voltaire, è l'influenza di un personaggio che, di cui parlerò tra l'altro anch'io, ma che ricorderemo forse più volte nel corso di questi giorni, ed è l'histoire delle Repubbliche Italiane dei Sismondi, che ha avuto in Europa, che ha avuto in Europa una vastità enorme. Io ho qui con me, ed è una cosa di cui mi permetterò poi di rivolgerle una domanda, io ho qui con me una Geschichte des Lombarden, una Geschichte des Lombarden Bundes und seines Kampfes mit Kaiser Friedrich dem Ersten auf den Quellen dargestellt da Johannes Voigt. Ja, 1826. Ora pensate che a Königsberg del 1826 questo signore non solo conosce splendidamente le fonti, questo sarebbe fargli torto dire diversamente, ma è informatissimo, devo dire, fino alle ultime novità, e proprio le ultime novità del, tra l'altro, del Sismondi. Quindi più che Voltaire, scusami se mi permetto di dirlo, più che Voltaire è importante per il primo personaggio e forse per il von Raumer, ma poi subentra l'importanza del Sismondi, che è una specie di personaggio che vediamo spuntare diciamo così, più o meno chiaramente dalla storiografia del primissimo Ottocento, ed è recepito su due piani, questo è molto interessante, è recepito da una parte come ultimo degli storiografi di tipo illuministico e dall'altra, naturalmente secondo chi leggeva, come l'ultimo degli illuministi o il primo dei romantici. Il problema della libertà delle repubbliche italiane è un problema che comincia, almeno che io sappia, ma qui mi potete correggere, con Sismondi. Die deutsche Freunde benötigen eine Übersetzung. Was ich. Dicevo, vorrei ma non intervenire sulla lezione del professor Rappelt, ma forse per chiarire un po' il senso della domanda che certamente è giusto, Habermas si è interessato, come sappiamo tutti, dei problemi interni, però se io non ho inteso male, quello che la signorina Bocchi voleva sapere era se a un certo momento, così come nella nostra storiografia comunale, sono stati percepiti e presentati i problemi socio-economici, lo siano stati anche nella storiografia tedesca, di lingua tedesca. Ora, la mia impressione, e io non sono affatto uno specialista in queste cose, ma per quel poco che io ho letto anche di cose più recenti della scuola Neuer Fassungsgeschichte, no? L'interesse di queste opere storiografiche è sì a quella che è stata chiamata la sociale mobilità, ma in un senso se non esclusivamente largamente funzionale, non di dialettica economico-sociale, che è quello che credo che volesse sapere. Insomma, non c'è il parallelo, o c'è lei, di un Salvemini per quello che concerne, non c'è un parallelo di un, vabbè, allarghiamo molto, non c'è, c'è qualcosa che corrisponda alla storiografia, che in qualche modo è storiografia sì, economico-sociale, politico-economico-sociale di tabacco oggi in Germania, le ragioni di certe incomprensioni, questo è quello che esistono tra la storiografia che fa tabacco, anche a proposito di questi primi tempi comunali, e la storiografia che viene fatta in Germania. Io ricordo certe prese di posizione di tabacco proprio qui a Trento, credo, nei riguardi dell'opera di Pilger, no? Ecco, tutto questo che cosa significa? Significa che c'è un modo diverso di concepire anche per i comuni la storia sociale. Noi la possiamo intendere in un certo modo, o perlomeno una nostra storia la intende in un certo modo, e invece la storia di lingua tedesca, soprattutto tedesca, la intende in un altro. Questo perché non ha bisogno, non è, è semplicemente un chiarimento di carattere. Kann hat das gewollt. Das heißt, unterscheiden zwischen die allgemeine Anschauung der Sozialgeschichte, von der städtischen Sozialgeschichte in Italien, wo die Probleme der verschiedenen Elemente, die die Stadt formen, und die Sozialgeschichte, in Deutschland, wo die Probleme und die Aufmerksamkeit der Diskussion auf die Probleme der Funktionen im Inneren der Stadt, aber im Inneren jeder Stadt gestellt und gezeigt. In Deutschland sind die Probleme immer allgemein betrachtet als Elemente der Bevölkerung, zusammenleben, zusammentreffen und so weiter. In Deutschland sind überhaupt die Funktionen im Inneren der Stadt nachgestellt. Und diese Probleme sind bei Deutschland im Zusammenhang gestellt oder nicht? Ja, ich glaube, man kann sagen, dass zumindest lange Zeit hindurch die Betrachtungsweise in der deutschen und österreichischen Forschung, was das Städtewesen betrifft, eine eminent rechtshistorische Betrachtungsweise war. Und ich glaube, dass Sie das meinen. Und das geht sicher auch auf Ticker zurück, der ein genialer Rechtshistoriker war. Und überhaupt der typisch wahrscheinlich doch deutsche Begriff der Verfassungsgeschichte des Mittelalters impliziert das irgendwie. Und ich gebe zu, dass ich davon auch beeindruckt und beeinflusst bin. Nicht? Das heißt also, das soziale und wirtschaftliche Moment wird sehr stark mit dem rechtlichen zusammengesehen und es kommt dann dieser Begriff Verfassung heraus, über den man ja sehr, sehr streiten kann. Was heißt Verfassung? Le Institutioni, la storia delle Institutioni, das ist die Verfassungsgeschichte. Da steckt natürlich ein ganz großes Problem. Il professore ha posto in rilievo che nella storiografia tedesca è sottolineato soprattutto l'aspetto, diciamo così, giuridico-istituzionale, in quanto elemento costitutivo formale della realtà. Ecco, e quindi in relazione a questo si è... sì, c'è, o meglio, c'è nel senso di trovare invece... Vabbè, ma è una discussione, di trovare o non un incontro. C'era uno... ecco, dite se... Mitte der 50er Jahre doch einen wesentlichen neuen Ansatz in der statischen Forschung gebracht hat. Und das lässt sich ja jetzt weiterverfolgen. Ich möchte in dem Zusammenhang nur Heinz Bob in Münster anführen, der also gerade in der Hinsicht auf das Stoop in Münster, der also gerade im Hinblick auf Barbarossa doch einen sehr wichtigen Aufsatz verfasst hat über die politische Staat, ja, natürlich. Als Parallele zu den italienischen Arbeiten. Il collega Oc ha ricordato che con gli anni 50 c'è stata però anche in Germania una significativa, diciamo così, direzione che è rappresentata soprattutto dal collega Stoop di Münster, dove i problemi vengono considerati e che ha proprio, tra parentesi, vero come si ricordava, studiato il problema delle città nell'età di Stauffer, che segna una direzione più nel senso, diciamo così, per, non per creare un'antitesi che non vorremmo creare, più nel senso della direzione italiana che non di quella, diciamo così, meramente istituzionale. Prego. Möchte vielleicht ein paar ergänzende Bemerkungen mehr erlauben zu den Angriffen der Hohenzollern und die Hohenstaufer, obwohl das immer am Rande das Thema eigentlich betrifft. Warum gerade Hohenstaufen? Nicht? Das ist naturgemäß, wird man nicht im deutschen Sprachraum des Spätmittelalters das Geschlecht anknüpfen, wo die Herrlichkeit des Reiches stark gesunken war. Andererseits, warum nicht die durchaus noch machtvollen Ottonen oder Thalia? Das ist jetzt die Zeit nicht so international, so welthaft wie im 12. Jahrhundert. Andererseits, auch die Hohenzollern leiten sich aus Schwaben her, genauso wie die Hohenstaufen. Und zugleich konnte man auch im Charakter der Zeit entsprechend sich natürlich von den Habsburgern und ihren späten Leuten mit Rudolf ja schon beginnenden Konfigurationen der Hohenstaufen distanzieren. Warum nun das vielleicht auch die Person Barbarossa? Auch das liegt ja vielleicht in der Hand. Konrad III. War ein Pappenkönig, die deutsche Geschichtsschreibung populärer Art. Heinrich VI. Zu Episoden hat, Friedrich II. War zu sehr Italiener. Friedrich I., das war der richtige Mann. Aber vielleicht ist noch ein anderer Grund schuld, den auch Professor Abel angesprochen hat. Man hatte ja einen Mann, man über die Tradition der populären und ideologischen Kirchhäuser sage, der wartende Barbarossa im Berg mit dem langen Barte, den hatte man jetzt real, der errichtete die Herrschaft, die Herrlichkeit des Reiches wieder, Wilhelm I., mit dem weißen Bart, große Bart, der dafür eingegangen. Darüber hinaus müsste man auch sagen, hat Wilhelm aber auch andere Gesichtspunkte getroffen, die also irgendwie einen Novus Barbarossa erscheinen ließen. Das war diese ideologische Anknüpfung an die Kyphäuser Legende, die da ins Politische gegangen ist. Und um ein Beispiel zu bringen, gerade die festerhaltendste, in Deutschland erhaltendste Kaiserpfalz in Goslar, die vor und während der Reichsgründung von den Hohenzollern restauriert wurde, die zeigt davor heute den Barbarossa und daneben den quasi Novus Barbarossa Wilhelm den Ersten. Der ja auch dann durch seinen Reinhold von Dassel, wenn ich mir diese Titel erlauben darf, der Bismarck seinen Kampf gegen den Papst geführt hat. Das war eine Ergänzung. Ja, sicher. Ich habe das sozusagen komprimiert in dem einen Gegenüberstellung des Weißen und des Roten Bartes. Darüber kann man natürlich sehr lange reden und es ist ja gerade jetzt auch in der Staufer-Ausstellung in Stuttgart, da sind die Dinge auch herausgekommen mit dem Nachleben der Staufer und so weiter. Also da gibt es viel Interessantes. Okay. C'è stato portato ancora una serie di elementi relativi al problema della continuità e della presenza del Barbarossa nella cultura storica dell'Ottocento e nella ricerca delle continuità tra il Barbarossa come figura esemplare di una dinastia e di un'epoca e la figura di Guglielmo come diciamo così l'imperatore, e si è ricordata, adesso si è passati poi al problema della leggenda di Barbarossa che è ancora, che dorme a Kyffhäuser, e al problema della lunga barba, della barba dell'imperatore Guglielmo e di altri problemi che in un certo senso, diciamo così, mostrano quale ripercussione, quale eco politica abbia avuto la personalità di Federico Barbarossa nella storia non soltanto scientifica, ma anche direi nell'anima popolare tedesca, cioè dell'imperatore che non è soltanto una personalità della storia, ma che diventa una personalità, diciamo così, corrente e presente nella politica quotidiana e nella realtà delle rappresentazioni quotidiane. Prego. Restando questo argomento della continuità o della sopravvivenza di Barbarossa, per il tedesco che ha studiato in un liceo nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, cos'è Barbarossa? Che per un italiano medio è sempre soltanto colui che è sceso in Italia per trovarsi in comune, non quel nostro studente medio. Ma cos'è per un tedesco attuale Barbarossa? Per un non storico. Der allgemeine Meinung überhaupt in den Publikum. Was ist heute der Barbarossa? Er ist nicht viel. Er ist nicht viel, glaube ich. Non è molto importante. Non è più molto importante. E allora, se mi permettete adesso un intervento a titolo personale, noi notiamo delle interessanti indicazioni, e cioè che vi è un Barbarossa dell'età guglielmina che costituiva un elemento di una certa cultura e di una folklore. Non folklore, che si giova anche di elementi folclorici come la barba, ma che è anche una personalità politica. È curioso che, adesso la signorina giustamente notava per lunga esperienza di esame, la mia o quella di lui ancora un pochino più lunga, se si domanda a uno studente italiano che non sia proprio un bestione, saprà senza dubbio dire tre parole, che era un imperatore, come? Che era un imperatore, che ha combattuto i comuni, che è venuto in Italia 5 o 6 volte, il numero varia secondo i ricordi, i numeri variano, che è venuto in Italia, che ha combattuto i comuni, e i più colti sanno che ha fatto sposare suo figlio con una principessa normanna. Questo sì, appunto, è il, diciamo così, è lo studente preparato, come si suol dire. Quindi, mentre è interessante quello che ci diceva adesso il professor Appelt, e cioè che invece questo rilievo, se ho ben capito, questo rilievo primario di Federico Barbarossa, che è, diciamo, ancora se non presente in maniera integrale, ma certo presente nella storiografia accademica, nella storiografia tecnica, scientifica, è però nella Allgemeine Meinung, nella conoscenza generale, è molto diminuita, è molto caduta. Quindi abbiamo, guardate che noi stiamo controllando un fatto che è più importante di quello che non sembri, anche perché il tono inevitabilmente quando si finisce per parlare di esami, se vogliamo salvarci, deve diventare scherzoso. In realtà noi italiani, nella opinione comune manualistica, ma comune, siamo ancora per taluni aspetti legati ad una immagine tradizionale del Barbarossa, se vogliamo romantico, romantica, sì, beh, anche se vogliamo certamente per la canzone di Legnano o per altre cose del Carducci. Allora, qualche altra domanda? Io, se allora permettete, come ultimo, io parlerò pianissimo così non c'è bisogno che io le traduca. Io gradirei sapere quello che già un pochino accennavo. Lei ha parlato di rappresentazione romantica di Federico Barbarossa. Ci ha indicato il momento di trapasso nella grande personalità del Laumer e poi ci ha indicato l'elemento rappresentativo in Gieselbrecht. Che cosa o quale momento culturale interno della cultura tedesca o esterno, per esempio io ricordavo poco fa il Sismondi, ha creato il passaggio da questo momento del Raumer al momento del Gieselbrecht? È di Erweckung des Nationalgefühls, im Allgemeinen oder sind einige wissenschaftliche Elemente, die in Verbindung angekommen sind, übergekommen sind? C'è una personalità, c'è una serie di lavori, c'è una influenza che ha operato sul Gieselbrecht spingendolo a questa sua esaltazione romantica dell'impero in generale e del Barbarossa in particolare. È il mio problema un po' da tempo. O nasce per esempio dagli studi dei grandi giuristi Eichhorn, Savigny, Bethmann Hollweg, e quindi dalla creatività del diritto nella storiografia, nella storia. Natürlich wirken verschiedene Ursachen zusammen, diese Veränderung herbeizuführen. Der Geist der Romantik oder der Volksgeist, ja, nicht wahr, das ist selbstverständlich. Insbesondere wieder im Sinne der deutschen Rechtsgeschichte, nicht wahr? Es ist auch ein persönliches Problem. Dieser Bericht ist ein anderer Typ als Raumer. Wenn Sie Furter lesen, den Schweizer Historiografen Furter, der lässt dann dem Gieselbrecht kein gutes Haar. Das war ein Schulmeister und ein Schullehrer, der viel gewusst hat, aber der eigentlich keine keine echte historische Konzeption gehabt hat. Natürlich ist das etwas übertrieben, aber es ist auch etwas Wahres dran, nicht? Die Persönlichkeit des Giesebrecht hat keinen anderen, möchte ich sagen, unalterer Position. Das ist eine unalterer Position. Danke. Danke. Quindi nella, in questa variazione di concezione storica dal Raumer al Giesebrecht, il professor Appelt accennava al fatto importante, prima di tutto, della differenza tra le due personalità, gli elementi, diciamo così, adesso traduco in un italiano più... meno aderente al tedesco, ma spero di non tradire il pensiero del professor Appel, in elementi nativi delle due personalità, anche se ha avvertito che gli elementi che hanno creato questa trasformazione sono elementi di vario genere, tra cui lo spirito romantico dell'epoca e poi la influenza e l'apporto dei grandi giuristi che in questo momento, mentre si svolge la evoluzione della storiografia relativa al Barbarossa, hanno approfondito le radici profonde della storia della Germania nell'undicesimo e dodicesimo secolo. Ich weiß nicht, wie lange ich das verstanden habe, aber ich kann das nicht mehr sagen.